Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von A. Wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Die Hinweise sind interessant und so ist auch die Person. Mitraten natürlich erlaubt. Und nun geht's los. Ah. Wir sind bestimmt der erste Podcast, der irgendwann mal in die deutschen Single-Charts kommt. Das glaube ich auch. Und ich muss sagen, ich bin echt ein Fan von euren Einspielern. Ah, wie schön. Ihr hört, wieder oder noch immer ist Judith bei uns und wir freuen uns alle sehr. Hallöchen. Und ich freue mich auch, denn ich habe Post bekommen von Nicole Klein und die schreibt, hallo Philipp, erstmal vielen Dank für die vielen tollen Stunden, die extrem tollen Stunden, die ihr drei mir schon beschert habt. Vor allem während langer Autofahrten. Oh ja, ich kenne es gut. Schöne Podcasts auf langen Autofahrten sind toll. Hier beschreibt sie dann, wie sie auf das Thema kann. Daher lasse ich das jetzt mal weg. Und dann steht da noch, ich habe mal einen Vorschlag für eine A-Folge angehängt, da ich denke, dass ihr diese Person noch nicht hattet. Falls doch, sorry. Macht weiter so, ich freue mich über jede neue Folge. Liebe Grüße aus dem Schwarzwald, Nicole Klein. Falls doch, ist das auch überhaupt kein Problem, wie wir ja hier schon eindrucksvoll gewesen haben. Erstens. Achso, Entschuldigung. Alles gut. Ich nehme auch gerne deine Durchnummerierung. Dann darfst du jetzt aber anfangen. Erstens. Ich wurde am 2. Juni 1904 in Timișoara im heutigen Rumänien geboren. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Noch bevor ich ein Jahr alt war, emigrierte meine Familie in die USA, wo bereits ein Schwager meiner Eltern lebte. Er bezahlte auch für unsere Atlantiküberfahrt. Hier in Amerika tat sich mein Vater etwas schwer beruflich Fuß zu fassen. Er arbeitete in einem Bergwerk und in einer Brauerei und betrieb dann sogar erfolglos eine Bar. Er schlug die Familie und verließ sie schließlich. Ah ja, sehr nett. Ja. Naja, Bier, Amerika, Osteuropa ist natürlich irgendwie auch Budweiser, aber also Anheuser-Busch, aber das passt alles trotzdem nicht. Das war, glaube ich, früher. Ja, das haut nicht hin. Aber ich wollte euch an meinen Gedanken teilhaben lassen. Das ist bevor schön. Bevor ich Philipp zu zweitens schicke. Hinweis Nummer 2. Ich selbst machte das Beste daraus und fand meine eigene Art der Selbstverwirklichung. Nachdem wir nach Chicago gezogen waren, nahm ich zum Beispiel immer wieder erfolgreich an Jodelwettbewerben teil. Mit 12 Jahren verließ ich die Schule und schlug mich mit verschiedenen Jobs durch. Zum Beispiel als Liftboy oder Page. Heute kennt man mich als DJ Ötzi. Ich bin über 100 Jahre alt. Als Liftboy und Page. Als jodelnder Liftboy und Page. Hatten wir eigentlich auch Liftboys bei uns? Gab es sowas? Gibt es sowas hierzulande? Das kennt man nur so aus diesen amerikanischen Wolkenkratzer-Hotels. Aber gibt es bei uns auch? Naja, ich musste jetzt gerade an diesen, wie hieß der Film, Grand Budapest Hotel denken. Wo Budapest ist nicht in Deutschland, aber okay. Nein, aber Europa ist ja schon mal näher dran. Wo stimmt. Dann so diese ganz edlen Hotels und sowas dann auch, ne, die einen Lift hatten, einen Liftboy hatten. Ja, aber diese edlen Hotels, die haben ja eher so halt dann Servicepersonal für alles, aber so wirklich so explizite Liftboys, doch tatsächlich fällt mir ein, im Fahrstuhl vom Olympiaturm in München. Da gab es einen Liftboy. Nicht da gab es einen, der nur den ganzen Tag im Lift saß und Knöpfe gedrückt hat. Wow. Aber ansonsten kenne ich das Konzept nur aus Übersee. Ich finde eine Sache, die ich sehr gerne in Europa importiert wüsste, ist die Möglichkeit, in einem Lift ein Stockwerk wieder abzuwählen. Das gibt es nämlich in anderen Teilen der Welt. Echt? Dass du nämlich, du drückst die 5 und denkst, ach, ich muss in die 7, dann drückst du nochmal auf die 5 und das Licht erlischt. Das passiert mir jetzt beim Treppensteigen nicht so oft. Nee, du, ich habe auch im Moment keinen Arbeitsplatz oder irgendeinen Ort, wo ich mit dem Lift hinfahre. Aber nichtsdestotrotz finde ich das, ne, das wäre ein zivilisatorischer Fortschritt, den man doch auch mal nutzen könnte. Das stimmt. Ja, man könnte aber auch einfach Paternoster wieder einführen. Ich finde eigentlich, dass ich wäre immer gerne mal mit einem Paternoster gefahren. Es gibt in Deutschland irgendwo noch eine Behörde und da muss man inzwischen eine Schulung machen, dass du den fahren darfst. Ja, das ist klar. Im Rathaus gab es lange einen. Ich weiß nicht, ob der noch in Betrieb ist. Ich würde auch unheimlich gerne mal einen fahren und dann wirklich so auch dieses zu lang drinbleiben, sodass du wieder nach unten fährst. Kann man sich das in sein Privathaus irgendwie einbauen? Ich meine, wir haben immerhin drei Stockwerke hier. So. Ja, tatsächlich weiß ich aktuell, das geht wohl in der Form nicht. Du kriegst auch Lifte nur noch ab einer gewissen Größe, in die dann auch jemand zum Beispiel mit einem Rollstuhl plus Begleitperson rein kann. Drunter darfst du auch selbst in Privathäusern bei neuen Sachen wohl nicht mehr so einfach verbauen. Ich weiß es nicht näher, ich bin da kein Fahrzeugbauer, aber Verwandtschaft von mir hat sich kürzlich informiert, wie man an ein vorhandenes Haus noch einen Lift dran klatscht, daher das Wissen. Okay. Und so Essenslifte und so? Geht sowas? Oh. Gibt sowas? Ich glaube, da darfst du machen, was du willst. Habe ich auch hierzulande noch nie gesehen, wirklich sowas. Was ganz viele Freunde von mir immer ganz toll fanden im Haus, meine Eltern hatten im ersten Stock eine Klappe, wo du Wäsche reinwerfen kannst und dann purzelt es im Keller und raus. Das ist hammergeil. Ja. Und noch geiler ist, wenn du einen Wäscheschacht hast und dann nebendran noch einen zweiten Schacht, wo dann so ein Staubsaugersystem angeschlossen ist, wo du nur in jedem Raum einfach nur einen Schlauch anstöpseln musst und nicht den Staubsauger mit rumtragen. Das habe ich so weit schon gehört, aber noch nirgends gesehen. Ich auch nicht. Es gibt so viele schöne Dinge, angeblich. So wie Hinweis Nummer 3. Kennt ihr dieses Tischlein deck dich von Ludwig II.? Ich glaube, ich bin mir gerade gar nicht sicher, in welchem Schloss er das hatte, ob das in Linderhof auch oder nur in Neuschwanstein, aber auf jeden Fall so eine Tischkonstruktion, die ein Stockwerk tiefer fahren konnte, und da hat dann das Hauspersonal den Tisch beladen und hat ihn dann ein Stockwerk, also den kompletten Tisch, ein Stockwerk nach oben gefahren, und so konnte Ludwig dann gemütlich vor sich hin dinieren, ohne auch nur im Entferntesten mit Menschen in Berührung zu kommen. Ohne sich die Anblicke des Pöbels antun zu müssen. Ja, auch, aber ich meine, in Zeiten von Corona ist das ja wieder hochaktuell. Mhm. Ich habe nur neulich eine Diskussion gekriegt, dass in den Filmen der Harry Potter-Reihe weggelassen wurde, dass dass da so die Hauselfen alles kochen, es einen Raum gibt unter dem großen Speisesaal, wo alles genauso aussieht, dann stellen die da das Essen überall hin und dann ist jemand oben, der zaubert das Essen nur hoch. Und im Film wird es nicht thematisiert, da kommt sozusagen gefühlt das Essen aus dem Nichts. Aha. Weil irgendwie in dieser Zauberwelt wohl gilt, dass du, Achtung, jetzt wird das Wissen sehr dünn, jetzt wird es peinlich, dass du nicht Sachen aus dem Nichts erschaffen kannst, sondern nur von woanders mehr herzaubern kannst. Hm. Energieerhaltungssatz und so. Ja, so ein bisschen. Aber erhalten tun wir uns hier weiter die Hinweise. Mit Hinweis Nummer... Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo wir gerade sind. 3? Ja. Gesundheitlich war meine Kindheit und Jugend allerdings nicht so toll. Ich litt immer wieder an verschiedenen Krankheiten. Und mein Vater sagte später, er habe nicht damit gerechnet, dass ich später älter als 30 werde. Er hatte Unrecht. Ich starb erst mit 80 Jahren. Nö, das hilft mir gerade alles nicht weiter. Nee, mir auch nicht. Ich versuche gerade, wir hatten mal eine Jahreszahl, ne? Das war irgendwie 1901. 1904 ist er geboren. Und 4, da ist er geboren. Also dann ist er 84 gestorben. Nicht, dass das jetzt irgendwas ändern würde. Gehen wir lieber schnell zu Hinweis Nummer 4. In meiner Jugend entdeckte ich auf Anraten meines Arztes das Schwimmen für mich. Das war echt mein Ding. Mit 17 wurde ich zum ersten Mal US-Meister im Freistil. Ah, jetzt habe ich eine Idee. Und stellte Johnny im selben Weißmüller? Jahr... Ja, Tatsache. Ah, fantastisch. Ich lese trotzdem noch zu Ende hier. Meinen ersten Weltrekord von 51 offiziellen über 150 Yard auf. Es sollte nicht der letzte bleiben. Tatsächlich war ich der erste Mensch, der die 100 Meter in unter einer Minute schwamm. Bei den Olympischen Spielen 1924 und 1928 gewann ich insgesamt 5 Goldmedaillen und eine Bronzemedaille im Wasserball. Auch so absurd, so in Wasserball. Aber dass jemand in 2 Disziplinen antritt, die nicht so nicht total nah beieinander sind, wie jetzt, keine Ahnung, Ja, aber das lief doch dann eh so, ey, komm, du hast deine Badehose eh schon an, komm, magst du nicht bei uns noch spielen, wir sind nur zu fett. So, oder? Wasserball. Ich kann Wasserball dazu wenig abschätzen. Dass das auch 1924 schon irgendwie Wasserball olympisch war, ist auch interessant. Wobei wahrscheinlich war es früher noch größer als jetzt, Wasserball. Das könnte so eine Sportart sein. Wirklich? Die mal ganz groß war. Und trotzdem lese ich euch jetzt hier auch Hinweis Nummer 5 vor. Die meisten kennen mich heute, aber eher weniger von meinen sportlichen Erfolgen. Nach dieser ersten Karriere startete ich nämlich eine zweite als erstes männliches Sexsymbol meiner Zeit in Hollywood. Dafür reichte nur ein einziger Satz aus, der sogar nicht mal besonders tiefgründig war. Und meine Jodelerfahrung. Ich Tarzan, du Jane. Ja. Also, ich finde aber auch, Lianen schwingen ist schon auch relativ sportlich eigentlich. Also ja. Hier ist der Dialog ausgeschrieben. Jetzt wird es natürlich etwas wirr. Und zwar, Jane sagt, Jane, dann sagt Tarzan, Jane. Jane, and you? You? Tarzan? Tarzan, Tarzan. Jane, Tarzan. Tarzan? Jane, Tarzan, Jane. Tarzan. Was ein unglaublich wirrer Dialog ist, Bruce, wenn man auch die Namen dazu noch vorliest. Gehen wir lieber schnell zu Hinweis Nummer 6. Ich wurde ein richtiger Lebemann, drehte 12 Filme einer sehr erfolgreichen Reihe, verdiente viel Geld, feierte ausgiebig und war insgesamt 5-mal verheiratet. Ui. Da hat er aber nichts anbrennen lassen. Nichts anbrennen lassen hat er auch in Hinweis Nummer 7. Da ich aber ehrlich gesagt eher weniger schauspielerische Begabung aufwies, blieben mit meinem Älterwerden die Rollenangebote aus. Und andere jüngere Kollegen nahmen meine Stelle ein, zum Beispiel Lex Barker. Es ist David Hasselhoff. Ah, nein. Oh, naja, der war auch mal ein Sexsymbol und kann nicht schauspielern. Ja, der hat auch mal bei Command & Conquer mitgespielt. War der denn nicht der Präsident der Vereinigten Staaten? Ich weiß gar nicht mehr. Was? Ich weiß nicht. Warte mal, das will ich jetzt. Aber bei Command & Conquer war David Hasselhoff Präsident der Vereinigten Staaten. Also komm, das hätte ich schon mal gehört, oder? Aber der spielt auch irgendwo. Warte mal. Hier, Alarmstufe Rot 3. Oder Google, Alter, gutes Alarmstufe Rot 3, kurz. Let's Play. Ich habe hier, Alter, das gibt's ja gar nicht. Er spielt den Präsidenten der USA, ja? Hört ihr das? Nee, nein, das höre nur ich. Ja. Das höre nur ich, Mist. Aber ich hätte hier gerade das Video dazu. Ja, wäre auch rechtmäßig wahrscheinlich eher schwierig, aber gut. Ach, was? Die Leute von, wer hat das gemacht? Die gibt's doch gar nicht mehr. EA. Ja. Sag ich doch. EA gibt's gar nicht mehr. Nein, war das nicht irgendein Dingsstudio? Westwood Studios war das. Ja, ja, eben. Aber das ist irgendwann in EA aufgegangen, ja. Aber. Ja. Aber ich glaube, das hat gepublished hat schon. Nee, stimmt gar nicht. Zu der Zeit, als es rauskam, war Westwood schon weg und in EA drin. Also alles EA. Noch nicht in EA, war aber Hinweis Nummer. Ich bin völlig neben der Spur jetzt. 8, 9? Ja. 8? 8, ja. Bis zu meinem Tod habe ich die Tatsache, dass ich kein geborener Amerikaner war, sondern erst mit 7 Monaten mit den Eltern eingereist bin, geheim gehalten, da ich Angst hatte, dass mir meine Medaillen aberkannt werden könnten. Wie bitte das auch wer? Ja, hier hast du hast 6 Goldmedaillen und so, dann alles weg. Ja, aber ich habe doch, selbst wenn ich für die USA, nee, das gilt nicht mehr, geh weg. Ja, das ist der klassische Formfehler. So, dann halt nicht. Du hast 18 Leute umgebracht, aber wir haben hier ein Komma vergessen auf der Vorladung. Also können wir nichts machen, sorry. Sie haben das Feld, wo drin steht, hier nichts eintragen, mit okay signiert. Ich fülle auch klassischerweise bei Ärzten immer das, den Abschnitt bitte nur für Frauen oder bitte nur Frauen ausfüllen. Sind Sie gerade schwanger? Auch konsequent aus. Immer. Okay. Was schreibst du hin? Das leider nicht, oder? Nein. Habt ihr schon einen Briefwahl gemacht oder so? Also solltet ihr euch vornehmen, für Sonntag da ein bisschen akkurater unterwegs zu sein? Ich übertreibe nicht, ich lüge nicht. Rechts von mir liegen gerade meine Wahlunterlagen. Also meine sind schon längst in dem extra Briefkasten, den die Gemeinde dieses Jahr installiert hat, weil es so viele Briefwähler bei uns jetzt gibt, dass sie zwei Briefkästen brauchen am Rathaus. Ich verstehe es aber auch. Ich habe mal Briefwahl mit ausgezählt in Nürnberg. Da haben sie mit, ich glaube, nur einem Viertel der Briefwähler gerechnet, wie es tatsächlich war. Und wir waren nachts um 2:30 fertig. Ja, ich meine jetzt auch bei so, da ist ja alles dabei, ne? So von Bürgermeister bis Kreistagswahl. Das sind ja irgendwie Zettel, mit denen kannst du Wände tapetieren. Ja, also wirklich, der Wahlzettel hier in Regensburg, der ist so ungefähr ein Quadratmeter groß. Also da kannst echt anfangen, Dinge damit zu tapezieren. Es sind 50 Stimmen, die da kumuliert und panaschiert werden wollen, bunt in alle Richtungen. Also, puh. Naja, aber doch besser als so die etwas sehr kompakten Wahlzettel manch anderer Staaten, wo man dann die Möglichkeit hat, ja und ja. Ich habe heute auch einen tollen Comic gesehen, die Tage, wo irgendwie zwei Pärchen irgendwie aufeinandertreffen und eines sind irgendwie die vollen Assos, ja, und die sagen irgendwie, die einen sagen zum anderen, na, habt ihr schon Briefwahl gemacht? Und die anderen, nee, wir sind digital, wir haben Wahl-O-Mat gemacht. Auch nicht gut ausging Hinweis Nummer 9. Ah, danke. Unter anderem durch eine sehr kostspielige Scheidung, die ausbleibenden Rollen sowie mehrere Schlaganfälle starb ich schließlich verarmt und einsam in Acapulco. Oh nein. Verarmt und einsam. In Acapulco, das klingt auch wie so ein schlechtes Buch, oder? Ja, oder ein französischer Arthouse-Film, man weiß es immer nicht so genau. Ja, oder so eine Geschichte, wie sie die Damen von Drama Carbonara vielleicht vorlesen. Wer den übrigens noch nicht hört, große Hörempfehlung. Hinweis Nummer 10. Jetzt hat er es fast selber gesagt. Komm, Philipp, lass es raus. 10! Als mein Sarg bei meiner Beerdigung ins Grab gelassen wurde, ertönte der Schrei, für den ich weltberühmt geworden bin. Hast du den Sarg jemandem auf den Fuß fallen lassen, oder was? Ja. Ich war der einzig wahre Tarzan. Ich war Johnny Weissmüller. Fantastisch. Und ja. Ansonsten steht hier noch als Anekdote, zusätzlich wäre noch der Hinweis auf seinen Besuch im Sportstudio, damit ist diese öffentlich-rechtliche Sendung gemeint, mit Ehefrau und Cheetah, da hat er einen Affen dabei gehabt. Na klar. Währenddem der Affe seine Frau die Perücke in der Live-Sendung vom Kopf reißt. Es ist wirklich sehr skurril, ich habe mir das angeguckt, findet man auf YouTube. Natürlich, ja. Das findet man schon nicht auf YouTube. Mhm. Mache ich mir gerade hier neben meinem neuen Tab zu meinem David Hasselhoff auf. Johnny Weissmüller, Funny Chimpanzee. Das ist Abend. Ja, das ist über 1971. Sehr schön. Na dann. Der links daneben sieht aus wie Dracula. Na dann, Füße hoch, Johnny Weissmüller gucken. Und einen schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Deine Frau sieht aus wie ein Mann mit Perücke. Ist ja geil. Ist ja super. So, Schluss jetzt. Tschüss. Tschüss.